Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt ist es soweit. Das ist die letzte Ausgabe von Domian. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir hatten gestern eine besondere Sendung. Meine Kollegen haben mich überrascht mit vielen tollen Sachen. Wir haben uns überlegt, die letzte Sendung soll relativ normal ablaufen. So wie ihr das kennt und ihr sollt zu Wort kommen. Und das heißt, es ist Freitagnacht, das ist eine freie Themennacht und ihr könnt ganz normal anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und wir werden darüber sprechen. Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und wir fangen an mit Julia und Julia ist 31. Guten Morgen, Julia. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch, in der letzten Sendung dabei sein zu können. Ich hatte vorgestern schon versucht reinzukommen, da ging es um das Thema Rituale und Zwänge. Genau. Genau, und die Sendung war zu kurz für die Fülle an Themen. In der Tat, ja. Du hattest den ersten Anrufer mit dem Zählzwang. Und der hatte erzählt, wie er das jetzt alles in den Griff bekommen hat, aber dass viele Sachen auch verstärkt werden durch Stress. Mhm, mh. Und bei mir ist es so, ich habe eine Geschichte erlebt und das betrifft, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, wo ich mir gedacht habe, das könnte gut sein, wenn die da mal zuhören. Mhm. Und zwar bekomme ich Stress, wenn ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal zur Toilette gehen kann. Ach. Wie? Wenn du nicht weißt, wann du gehen kannst? Genau. Wenn ich zum Beispiel im Auto auf der Autobahn im Stau stehe. Mhm. Wenn ich in einem Bus sitze, wo die Toilette nicht benutzt werden soll. Ja, zum Beispiel. Ja. Wenn ich in einem Zug sitze, in einer Regiobahn, wo es gar keine Toiletten gibt. Ja. Ist denn die Angst schon da, wenn du auch gar keinen Drang hast, zur Toilette gehen zu müssen? Ja. Was genau ist diese Angst? Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es hat einen bestimmten Hintergrund. Ich habe mal in einem Reisebus gesessen auf dem Weg nach England. Mhm. Und bin beim Einsteigen irgendwie eine Stunde später, nachdem wir losgefahren sind, habe ich gemerkt, oh, irgendwas ist in deinem Bauch nicht in Ordnung. Da grummelt es ganz übel. Ich hatte irgendwas Falsches gegessen. Und dann bin ich zu dem Busfahrer nach vorne gegangen und habe gefragt, ob man die Toilette benutzen darf, weil die das ja in den Reisebussen oft nicht so gerne haben. Mhm. Dann sagt er, nein. Ich sage, okay, dann würde ich Sie bitten, jetzt gleich irgendwo einen Rastplatz anzusteuern, weil ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen, Magen-Darm-mäßig. Mhm. Also es ging nicht jetzt darum, Pipi zu machen. Ich verstehe schon, ja. Das Problem war ernster. Das war ernsthaft. Ja, ja. Und jeder von uns, der schon mal in so einer Situation furchtbar, war, grauenhaft. Weiß, wie einem auf einmal der Schweiß auf der Stirn steht. Kurzer Einschub. Ja. Was glaubst du, vor dieser Situation, die du gerade erzählst, hatte ich 20 Jahre Angst hier in dieser Sendung. Ja, was kann ich mir vorstellen. Was mache ich, wenn ich Magen-Darm kriegen sollte, während ich hier sitze? Und man denkt sich, es ist nur eine Stunde, aber das ist egal. Ja, in dem Moment muss es. Eine Stunde ist in Ewigkeit. Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Aber erzähl du weiter. Ja, ich bin dann zu diesem Busfahrer ganz nach vorne. Wir sind nachts gefahren, es war alles dunkel. Die meisten Leute hatten sich schon den Kopf in den Nacken gelegt. Ich sage, halten Sie bitte an, ich muss jetzt gleich ganz dringend zur Toilette. Das ist kein Spaß mehr. Mhm. Ja, wir halten in Aachen an. Ich sage, wie weit ist das noch? Ja, 80 Kilometer. Ach. Da wollen Sie mich verkackeiern. Ach. Ich sage, ich gehe jetzt gleich auf diese Bustoilette, ob Sie mir das verbieten oder nicht. Warum wollte der nicht, dass du da hingehst? Ja, ich glaube, das ist sehr teuer, die zu reinigen. Ach so. Ne? Und das ist eine Fahrt bis nach England, wenn dann 30 Leute da drauf rennen. Ich glaube, das ist auch irgendwann nicht mehr so nett. Okay, aber etwas anderes zu reinigen ist auch sehr teuer. Natürlich. So, wie ging's weiter? Ich habe mich dann vorne neben ihn gesetzt. Und habe gesagt, halten Sie jetzt an, ich springe hier hinter die Leitplanke. Ich hatte richtig Not. Mhm. Es ist so gewesen, dass ich mir in die Buchse gemacht habe. Also ich habe mich wirklich vorne im Bus eingekotet. Man lacht jetzt, aber das ist nur überhaupt nicht zum Lachen. Natürlich, im Nachhinein kann ich da sogar selber drüber lachen. Wie, der hat das nicht ernst genommen, Nein, was du gesagt hast? Nein, der hat es nicht ernst genommen und als dann die Misere da war, tatsächlich. Fand er dann natürlich nicht so lustig. Es war mein Glück, dass alle irgendwie schon im Schlafmodus waren. Das heißt, die anderen haben das gar nicht mitbekommen? Die haben es mitbekommen, weil ich dann von Aachen bis Calais auf der Bustoilette verbracht habe und mich eingeschlossen habe. Ach, weil es zu unerträglich gerochen hätte sonst. Ja, erstens das. Zweitens, wo ist das Loch im Boden, was mich gerade verschluckt am besten? Ja. Ne? Jetzt muss ich so fragen, war es denn so stark, dass da schon vorne auf den Busteppichboden was... Nein. Es ging in die Hose. Na, ich habe gemerkt, du kannst es nicht mehr halten. Ja. Und dann bin ich umgedreht, Treppe runter, in die Toilette rein und habe mich eingeschlossen. Ach so. Und da war es aber schon zu spät. Ne? Da war es schon zu spät. Ja, wie das, auch immer. Das, wir das standen war dann das in Calais, haben auf die Fähre gewartet und mein jetziger Mann, damaliger Freund... musste dann unten an die Klappen, unseren Koffer da raussuchen lassen, dass ich mich umziehen konnte und so weiter und so fort. Immerhin das war der Auslöser. Immerhin hattest du was bei dir. Wenn, ja, du, wenn das jetzt eine Reise gewesen wäre, wo man keine Klamotten dabei hat, wie übel. Ja. Aber okay, das kann ich verstehen, dass man, dass das so ein Urereignis war, was diese Angst befördert hat oder ausgelöst hat. Genau. Das heißt, du musst immer so eine Notmöglichkeit haben, wo du hingehen könntest. Ja. Das ist das Beste. Aber ich muss auch dazu sagen, und das ist halt auch das, was ich auch so an die anderen Menschen draußen, die das vielleicht ähnlich haben, und ich weiß, dass es viele haben, loswerden möchte. Es ist so ein Punkt jetzt, wo ich mir denke, was passiert denn, wenn? Was ist denn das Schlimmste, wenn? Mhm. Ja, das Schlimmste hast du ja schon erlebt. Genau, das Schlimmste habe ich erlebt, aber ich habe es auch überlebt. So, genau. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn der Zwang so zu stark ist, dass du ganze Reisen überlegst, wann und wo kann ich gegebenenfalls aufs Klo gehen? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch immer meine Tabletten im Haus. Das sind ganz normale Tabletten gegen Reisedurchfall, die man ja eigentlich erst nimmt, wenn man schon Durchfall hat. Mhm. Ich nehme die einen Tag vorher prophylaktisch, damit ich sicher sein kann, dass ich erst mal 12 Stunden lang nicht zur Toilette gehen muss. Also, du hast gerade gesagt, was kann passieren und da kommt man auch durch. Das sind so rationale Überlegungen. Die helfen einem ja nicht bei so etwas Irrationalem. Nein. Überhaupt nicht. Da muss man andere Kniffs anwenden oder mit Hilfe eines Psychologen dagegen vorgehen. Soweit ist es Gott sei Dank bei mir nicht gekommen, weil ich einen sehr guten Hausarzt habe. Mhm. Da bin ich nach dieser Reise hingegangen, weil ich gemerkt habe, okay, das Problem ist nicht erledigt. Du hast es jetzt auf dem Weg zur Ausbildung, auf dem Weg zur Arbeit, genau die gleichen Probleme immer wieder. Mhm. Dass ich irgendwo in einer Großstadt an einer Kreuzung stehe und schon Stress bekomme, oh, es gluckert, du musst jetzt eigentlich irgendwo zur Toilette. Und das liegt nicht an Magen-Darm, sondern das ist die Psyche dann in dem Moment, ne? Und der hat mir gesagt, naja, du musst versuchen, die Situation von außen zu beobachten. Egal, wie komisch oder wie schlimm das ist, versuch es mit Humor zu nehmen. Versuch es mit Humor zu nehmen. Gelingt das? Es gelingt, weil, ja, was heißt mit Humor nehme ich es nicht, aber es ist inzwischen wirklich so eine Einstellung, okay, es ist so, wie es ist, aber ich möchte mich jetzt nicht mehr so doll davon bestimmen lassen. Okay, dann ist das da aber schon ein großer Schritt zur Selbsttherapie. Super. Wenn du es weiter so trainierst mit dieser Sichtweise, ist es irgendwann fast weg, bin ich sicher. Ja, es gibt natürlich Mittel und Wege. Ne? Also ich sag mal, im Dunkeln, wenn ich auf dem Weg zum Frühdienst bin, ich muss um 6 Uhr anfangen. Mhm. Ich halte auch in einem Wald an. Ja, gut. Ne? Da habe ich überhaupt nichts dabei. Ja, genau. Und was einem unheimlich hilft, und das ist ja auch oft bei Zwangserkrankungen, sage ich mal, ist das öffentlich zu machen. Das hast du hiermit gemacht, Julia. Ja. Ich danke dir und drücke dir die Daumen, dass du nicht malträtiert wirst weiter von diesem Zwang, dass du es schaffst. Ich kann damit gut leben. Ja, das ist doch ein Satz. Ich hoffe, dass andere das auch schaffen. Das ist ein guter Satz. Wenn man das sagen kann, dann ist alles im grünen Bereich. Domian, auf einen gesunden Biorhythmus. Ja, danke schön. Sehr nett von dir. Alles Gute. Alles Gute, tschüss, danke. Tschüss, Julia. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere letzte Sendung, Freitemennacht heute. Und es geht weiter mit David. David ist 20. Guten Morgen, David. Hallo, guten Abend. Ja, David. Ich bin 20 Jahre alt und ich bin in der Schauspielausbildung gerade und ich verdiene nebenbei mein Geld mit Pornosynchronisation. Oh, ist das schön oder ist es nervig? Also das Oh, das höre ich tatsächlich oft. Also also ich mache das relativ gerne, so komisch das klingt. Ey. Aber ich finde es jetzt, ehrlich gesagt, das ist für mich mehr ein Beruf und deswegen genieße ich es ein bisschen, die Reaktionen der Menschen zu beobachten und dann, sehen, wie die Leute ticken so ein bisschen, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass du das eher gar nicht so beruflich siehst, sondern als Job einfach siehst. Denn, ja, sowieso ist es, genau. Denn, ja, es ist sowieso ist ja, ein bisschen in der Ausbildung einfach nebenbei ja, und ein bisschen Geld verdienen, so als Student. Das ist ja schauspielerisch, glaube ich, jetzt nicht so die große Herausforderung. Könnte ich, glaube ich, auch. Ja, das kann sein. Das, da, ja. Da also wirst du andere Sachen gewohnt sein. Herausforderung. Ja. Ja. Nun, soweit, ich habe auch schon mal den einen oder anderen Porno gesehen, nicht so viele, aber kann beurteilen, dass es nicht so große Handlungsstränge gibt, die man groß synchronisieren müsste. Was genau synchronisierst du? Es ist unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich natürlich diese ganz billigen Sachen, die wirklich keine Handlung haben, sondern die nur, ich nenne es mal X-Szenen haben, wo man nur stöhnt. Ja. Aber es gibt tatsächlich also die Sachen, die ich sehr viel mache, das sind so Pay-TV-Sachen und DVD-Sachen, die manchmal sogar relativ gute Handlungen haben. Ach so, und dann, okay. Dass teilweise tatsächlich 70% Handlung sind und 30% dann die X-Szenen sind. Hast du mal eine Kostprobe für uns, wie man das synchronisiert? Ja, hätte ich ja. Ja, bitte. Du bist Schauspieler, du kannst das auf Knopfdruck wahrscheinlich. Ein bisschen, mehr oder weniger. Ja, muss ich ja vom Mikro auch. Hast du das parat? Mach mal. Ja, also es, ich mache einfach mal so, wie ich das dann vom Mikro machen würde, ja, genau, wenn es einfach mal hart hergeht. Ja, vielleicht beschreibst du kurz die Szene. Also sind wir gerade mittendrin, Hardcore-Szene? Wir sind gerade mehr oder weniger mittendrin, ja, genau. Okay, gut, dann leg ja. los. Oh ja, oh ja, oh ja, komm Baby, oh ja. Falls gerade jemand zufällig reinschaltet, wir machen hier keinen Telefonsex, zu guter Letzt. Es ist alles nur Spaß und Dokumentation. Aber ist das nicht ein bisschen öde, wenn man das irgendwie ein paar Stunden macht? Ja, also es ist sowieso meistens nicht so viel. Es sind dann vielleicht mal 2 oder 3 Stunden am Stück. Mhm. Aber nach einer Zeit wird es tatsächlich langweilig. Ja, gerade wenn es, sag ich mal, 10 oder 12 Minuten wirklich nur durchstöhnen sind und irgendwann kommt man dann auch in Atemnot und so weiter. Okay, Stichwort Stöhnen. Genau. Machst du das so nach deinem Gefühl und was du da, du siehst ja die Bilder, während du synchronisierst. Oder gibt es da tatsächlich Anweisungen von einem Regisseur, jetzt heftiger stöhnen, zurückgenommener, jetzt richtig schreien? Wie ist das? Nee, also ich habe großteils freie Hand. Ich guck mir, also ich habe einen Bildschirm, wo ich sehe, was gerade passiert, von wegen Rhythmus und so weiter. Mhm. Und manchmal sagt der Regisseur auch, was er gerne haben möchte, aber zum großen Teil habe ich freie Hand, was ich machen möchte. Nun sind Männer ja beim Orgasmus eher ruhig, Frauen sind das ja eher das Gegenteil. Wie stellst du den Orgasmus dar, akustisch? Also im Porno, so wie ich das bisher gemacht habe, ist es relativ eigentlich ebenbürtig. Also die Frauen natürlich vollkommen eine Eskalation und die Männer aber auch auf gewisse Weise, weil man das irgendwie zumindest in der deutschen Version hörbar machen will. Die amerikanischen Originale sind meistens ein bisschen zurückhaltender, aber im Deutschen wird das dann schon auch relativ übertrieben dargestellt. Also es gibt nicht so einen Stierschrei von dir, der vielleicht für dich typisch ist beim Synchronisieren. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Aber jetzt eher unbewusst, wo der dann einfach kommt. Sag mal, machst du das oft? Jein, also es kommt drauf an, wie man es definiert. Ich würde sagen, alle 2 Wochen ungefähr, ja, okay. Jeweils 3 Stunden so. Okay. Das reicht für die Feiern gehen, Abdeckungen. Was, das reicht für die? Wenn man feiern geht, so für diese Abdeckungen. Ach so, um die Kohle damit zu... Genau, ja, ein bisschen. Wenn du dich selbst, wenn du privat ganz für dich, David, wenn du Sex hast, beobachtest du dich dann dabei nach dem Motto, bin ich jetzt genau so, wie ich das spiele? Ja, leider ja. Also nicht nur das, was ich selber mache, sondern das auch, was man selber so mehr oder weniger kennt aus Pornos. Mhm. Ja, ich meine, das passiert und dann... Oder bist du sogar lockerer geworden bei deinem privaten Sex akustisch durch dieses Training? Ein bisschen schon, ja. Ja, siehst du, da hat es inspiriert das schon. Mann, was verdient man denn da, wenn du da 3 Stunden gestöhnt hast oder so ein bisschen was gesprochen hast? Was kriegt man da? Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es ist auf jeden Fall weniger, als man denkt. Also man wird jetzt nicht reich damit. Also ein Tausender kommt da nicht rum. Für 3 Stunden. Um Gottes Willen, nein, das sind also Stundenlohn, ich sage das jetzt einfach, sind 20 Euro. Oh, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und dann, wenn ich da insgesamt vielleicht, ich sage jetzt mal 8 Stunden oder so in der Woche bin, das ist so das Ungefähre, dann habe ich da, wie gesagt, meine Abdeckungen von dem, wenn ich mal feiern gehe oder so. Ich glaube, man hat so von früher noch irgendwie so falsche Vorstellungen, dass die Leute, die im Pornogeschäft arbeiten, so richtig fett Kohle verdienen. Ich hatte neulich einen Darsteller, eine Darstellerin, die erzählte mir auch, ich weiß die Summe jetzt nicht mehr, aber das war wirklich nicht viel. Und früher hieß es immer so, dass die Leute richtig viel Geld verdienen. Ich glaube, die Konkurrenz ist einfach zu groß. Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, früher auch war das mal so, dass man mehr verdient hat. Aber mittlerweile gibt es auch so viele Premium-Sachen, die kostenlos angeboten werden, wo einfach nicht mehr viel Geld bezahlt werden kann. Ja, das heißt, die Margen für Synchron bei Porno sind extrem gering. Würdest du denn auch real in einem Porno mitspielen? Nee, habe ich. Ich habe noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber ich sage einfach mal pauschal, nee. Mhm. Das ist mir dann zu viel, weil ich als Schauspieler, glaube ich, mein Gesicht noch brauche für. Ja. Für andere. Ich glaube, es gibt ein paar berühmte Schauspieler auch in Deutschland, die früher Pornos gemacht haben und sich jetzt in Grund und Boden schämen dafür. Ja, das ist natürlich auch nicht schlechtes Marketing, wenn man da mal so weit ist. Was ist dein Traum, David? Wo willst du als Schauspieler hin? In welche Richtung? Vor allem Film und Fernsehen und aber auch wirklich synchron, also Spielfilm, synchron und sowas. Ja, gute Stimme hast du auf jeden Fall. Das höre ich schon. Vielen Dank. Das kommt ziemlich gut rüber. David, vielen Dank. Also wenn einer oder der andere demnächst mal wieder im Porno guckt und da stöhnt richtig jemand gut, dann könnte dann sein, ich das vielleicht am Ende. Ja, genau. Dass du das warst, ja. Darf ich noch ganz kurz ein Hallo an Britt geben? Das wäre toll. Ist ja schon passiert. Es ist passiert, ja. Okay, David. Ganz unverschämt zwischengeschickt. Okay. Naja. Alles Gute. Vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank, gleichfalls. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 119. Und wir machen weiter. Jetzt bin ich aber ganz gespannt. Ich lese hier gerade was. Wenn das jetzt der Fall sein sollte, was ich denke, freue ich mich wahnsinnig. Jetzt spanne ich euch ein bisschen auf die Folter, ne? Ich lese hier, Lydia 76. Bist du's? Hallo? Hallo, ja, Domian. Wir kennen uns. Ja. Ich war mal vor längerer Zeit. Lydia, du bist ein richtiger Star geworden hier durch deinen Auftritt bei uns. Ja, hör mal, das hätte ich ja nicht gewusst, dass das so weit rund geht. Ich dachte, das geht nur uns beiden und höre was an, aber dass das über das Internet geht, das hätte ich nicht gedacht. Hast du das mitbekommen, dass das so große Wellen geschlagen hat? Ja, also, mein Sohn, der kam mal hier vorbei und das hätte er für mich, Mutter, was habe ich da gehört von dir? Also, aber was denn? Ich wusste ja nicht erst, was der meinte. Ich habe da ja nicht mehr dran gedacht. Ja. Und da hat er mir das erzählt. Also wir müssen mal vielleicht in ein paar Sätzen zusammenfassen, für die, die dich vielleicht nicht kennen. Du hast ja vor einigen Jahren angerufen und hast uns eine traumhafte Geschichte erzählt, dass du auf dem Friedhof einen Mann kennengelernt hast. Ja. Und mit diesem Mann bist du in einen benachbarten Wald gegangen. Ja. Und da hast du, sag's vielleicht selbst, was da geschehen ist. Ja, da hatte ich einen wunderbaren Orgasmus, ja. So, und einen wunderbaren Oralorgasmus, ne? Ja, ja. Ja. Ja. Und da denkst du heute noch mit schönsten Gedanken dran? Oh ja, das vergisst man so schnell nicht, ne? Wie viele Jahre ist das? Das ist lange her, ne? Ist schon eine Zeit her. Ja. Ja, ich war schon Witwe gewesen. Du warst Witwe gewesen, die Geschichte war so, du hast deinen Mann besucht auf dem Friedhof. Ja, und der Mann hat seine Frau besucht. Genau, und so kam man dann ins Gespräch. Ja, da kam man so ins Gespräch und da hat er zu mir gesagt, ob ich mit ihm Zeit hätte, ein bisschen spazieren zu gehen. Ne? Ja, und da hast du dir gedacht, noch gar nichts Schlimmes gedacht. Nein, ich habe gedacht, auch ein älterer Herr, der kann doch nicht gefährlich werden und so, ne? Wie alt, wie viel älter als du war der damals? Bestimmt 20 Jahre älter. Ah ja. Ja. Wie lange, ich habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung, wie lange seid ihr dann spazieren gegangen, bis es zur Sache ging? Ja, bis so ein dichtes Stück Wald kam, wo es ein bisschen dichter wurde, ne? Ja. Ja, und dann hat er mich angesprochen, hat gesagt, riecht ja eine Muschis. Ja. Und ob ich davon mit einverstanden wäre, dass er mich unten befriedigt, ne? Und da hast du gesagt, naja, warum eigentlich nicht, ne? Warum nicht? Ich habe gedacht, mein Mann ist schon lange tot, hat schon lange nichts gehabt, ne? Nimm mal so mit. Klappt und mein Mann hat das auch nie gemacht. Und der Mann hat es nicht gemacht, ne? Nein, der mochte das nicht. Nur auf Bumsen. Okay. Ja. Hast du den Schlüpfer ganz ausgezogen dann? Ich habe den Schlüpfer ausgezogen, den habe ich mir unterm Arm geklemmt. Und dann stand ich an so einem Baum. Ja. Und dann kniete der vor mir nieder und fing da an. Und es war ein Traum, ne? Ach, es war ein Traum. Der konnte das richtig gut, ne? Der hatte eine Zunge, da kann ich dir sagen, die hat toll gearbeitet. Also wie ich den Orgasmus gekriegt habe, ich habe gedacht, mein Gehirn, ich würde eine Gehirnstaube kriegen. Das war so herrlich, das ging durch den ganzen Körper. Bloß, das ist immer viel zu kurz, hält das an. Ne? Hast du da den ganzen Wald zusammengebrüllt? Nein, ich habe nur gestöhnt. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn es einem kommt, der würde den Mund wegnehmen. Nee, der wurde noch verrückter. Also sowas habe ich noch nie erlebt gehabt, aber es war herrlich. Aber? Der wollte nicht, dass du das Gleiche bei ihm machst. Nein, er war angezogen. Er hat einen Anzug an. Nein, er wollte nicht, dass ich ihm was dran mache. Hättest du das gerne vielleicht auch gemacht? Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Ach so. So, weißt du, so ungewaschen und so, ne? Sag mal, jetzt unter uns beiden Betschwestern, warst du denn richtig gewaschen an dem Tag? Du hast ja das gar nicht erwartet. Nee, ich kam doch vom Friedhof, ich hatte Gießkanne noch in der Hand. Also wir hatten beide die Gießkanne in das Auto gestellt. Ja. Es war Sommer. Ja. Wahrscheinlich mochte der das ja gerne riechen. Ja, klar. Jetzt höre ich gerade, Lydia, das finde ich sehr, sehr schräg. Wir haben deinen Sohn in der Leitung. Meinen Sohn? Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Domian. Mit wem spreche ich? Ja, mein Name ist Horst. Ich bin tatsächlich der Sohn. Das ist, Lydia, jetzt bist du platt, was? Ja, da bin ich aber wirklich platt. Ich bin noch wach. Naja, wir haben ja Wochenende. Ja, wie alt ist der Horst? Der Horst ist 44. 44. Horst, du hast eine wunderbare Mama. Alle lieben sie. Ja, das habe ich in letzter Zeit öfter gehört. Wie ist denn das so als Sohn, wenn man so eine krasse Sexgeschichte von der Mama hört? Ja, ich war geschockt. Ach so. Ich war sehr geschockt, als ich das gehört habe. Ich habe es auch nur um zwei Ecken mitbekommen von meinem besten Freund, ja, der mich angerufen hat und sagte dann zu mir am Telefon laut lachend, du musst dir das unbedingt anhören. Und ich sagte nur, was ist denn los? Woher wusste der Freund denn, dass das deine Mutter ist? Ja, also das ist, er hat das auch nur über einen Bekannten gehört, der das wiederum in München auf dem Oktoberfest gehört hat. Durch die Lautsprecher eines Festzeltes. Nein. Und der hat ihm dann das Audiofile geschickt und hat gesagt, ey, das musst du dir anhören, wir haben uns kaputt gelacht. Die Frau klingt wie deine Mama. Und mein bester Freund kennt meine Mutter natürlich und auch die Stimme meiner Mutter, weil wir sind zusammen aufgewachsen. Wir kennen uns unser ganzes Leben. Ja. Und der wusste natürlich, dass es meine Mutter ist und hat mich angerufen, hat mir das vorgespielt und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ja, da, wie war so das erste Gefühl? Scham? Peinlichkeit? Ja, total. Ja. Total. Ich dachte nur so, mein Gott, so die Frau soll schlafen nach der Wahl. Lydia, wieso hast du dem Horst diese wunderbare Geschichte nicht schon mal erzählt, so beim Kaffee und Kuchen? Nee, das hat die Kinder dort erzählt. Ich habe das mal meinen Arbeitskollegen erzählt. Ach so, ja. Und neulich hatte ein Koch 25-jähriges Jubiläum gehabt. Und da sagte der zu mir, Lydia, komm mal her, ich habe was Schönes hier auf Handy. Und der hat mir das auch vorgespielt. Da haben die alle gelacht. 25-jähriges Jubiläum und mein Zeug haben sie da vorgespielt. Aber das ist dir nicht peinlich? Ach wo, das ist das Natürlichste von der Welt. Mensch, Horst, toll, ist das super, wenn deine Mama so drauf ist. Ja. Wobei ich natürlich verstehen kann, dass man nicht so gerne über Sex mit der Mutter redet, was die mal so gemacht hat. Aber jetzt ist es raus und eigentlich ist es doch toll. Ja. Und ach, der ist ja, mein Sohn ist wieso ein Nachkömmling. Der habe ich nach zwei Töchtern nach 10 Jahren gekriegt. Ja. Und ja, vielleicht macht er das nicht, ne? Vielleicht haben die normalen Verkehr. Lydia, hast du heute hast du keinen Geliebten? Nein, leider nicht. Warum? Leider nicht. Eigentlich? Bist du wenn ich so einen alten Herrn hätte, hier so eine Freundschaft, warum nicht? Aber bisher habe ich noch keinen getroffen auf dem Friedhof wieder. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Eigentlich müssten die Kali dir die Bude einrennen, wie du drauf bist. Ja, die meisten wissen das ja nicht. Ich gehe ja damit nicht natürlich groß auf dem Friedhof an die Öffentlichkeit. Lydia und Horst, ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ja, was denn? Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es nicht, dann sage ich es jetzt mal, dass ich nächstes Jahr von Januar bis Mai auf Tournee, auf Talk-Tournee durch Nordrhein-Westfalen gehe. Aha. So, und wir haben zwei Karten für euch hier im Gloria in Köln. Und da möchte ich euch sehr herzlich einladen und euch die Karten schenken. Danke, danke, das freut mich aber. Und dann lernen wir uns persönlich kennen. Das ist ja wunderbar. Da freue ich mich drauf, Domian. Ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Und Horst lernen wir dann auch kennen. Ja. Super. Ich komme auf jeden Fall mit. Ihr seid ja von der Stimme, Lydia auf jeden Fall, ihr wohnt ja in der Gegend hier irgendwie. Ja, ja. Der wohnt in Refrath und ich in Neubrück. Ach nein, das ist ja ein Klacks. Also, kann man dich besuchen. Genau. Also meine Redaktion ruft euch nochmal an, um das zu regeln mit den Karten. Ja. Ich freue mich sehr, euch persönlich kennenzulernen. Ich auch. Und dann sagen wir mal bis nächstes Jahr. Ja, ist sehr nett von dir. Ihr beiden, alles Gute. Ja, Domian, ich wünsche dir auch alles Gute. Danke, schöne Weihnachten. Tschüss. Ciao. Ja. So, die Lydia. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich da ausgesprochen drauf, sie persönlich kennenzulernen. Ich glaube, der ganze Saal wird grölen, wenn man sie irgendwie erkennt oder wenn ich sie vielleicht anspreche. Wenn ich sie ansprechen darf, werde ich vorher mit ihr abklären. So, es geht weiter mit Ramona. Und Ramona ist 46. Guten Morgen, Ramona. Ja, hallo. Hallo, Ramona. Ja, Warum? Ich habe vor ein paar Wochen schon mal angerufen, da bin ich aber nicht durchgekommen und jetzt habe ich vor zwei Tagen gesehen, dass es die letzte Sendung ist. Und da ich jede Nacht hier alleine da sitze, habe ich gedacht, ich habe keinen Frieden. Mhm. Hast du gedacht, nutze nochmal die Gelegenheit und versuch durchzukommen. Ja. Ja. Du bist 46 Jahre alt, Ramona, das stimmt, ne? Ja, im August geworden, ja. Und du bist sehr traurig, das höre ich. Ja. Warum? Was ist denn los? Ich hatte einen Lebensgefährten, den habe ich im Jahr 2000 kennengelernt. Ja. Ich war vorher 10 Jahre verheiratet und die Ehe war eine Hölle. Und ich war 30, er war 56. Mhm. Dann haben wir 2 Jahre später noch uns für ein Kind entschlossen. Mhm. Mussten uns ein bisschen beeilen, weil er wollte mit 60 nicht noch Vater werden. Mhm. Ich hatte schon eine Tochter mit 8 Jahren. Ja, er hatte seine Wohnung im Nebenhaus bei mir. Mhm. Und er hatte einen Garten neben meinem Garten. Also wir hatten keine Balkone, dafür hatten Mietergärten. Ja, und dann haben wir uns halt so auf Hilfsbasis so kennengelernt. Und es war so auf was für eine Basis? Helfen, Nachbarhelfen. Ach so, okay. Ja. Weil mein Mann ist ja dann ausgezogen, scheiden lassen. Mhm. Ja, und es ist immer halt ein unheimlich offener, warmer, hilfsbereiter, liebenswürdiger und nie an sich gedacht. Mhm. Ja, und so sind wir dann halt zusammengekommen, haben aber unsere Wohnung behalten. Mhm. Und seine Wohnung war meine Wohnung, als ich damals mit 19 Jahren da eingezogen bin. Ja. Und es gab dann halt Streit mit dem Vermieter, weil wegen Mängel. Und ich hatte halt die ganzen Unterlagen, dass die Mängel schon in meiner Zeit, also 20 Jahre vorher, bestanden. Und er ist vor Gericht gegangen, hat immer gewonnen, gewonnen, gewonnen. Und der Vermieter wollte ihn loswerden. Mhm. Ja, und dann hat mein Mann mal einen Monat keinen Unterhalt gezahlt. Und dann musste ich nach 23 Jahren ausziehen. Mhm. Dann war ich obdachlos. Mhm. Das war 2009. Also 2009 war das? Ja. 2009, da warst du obdachlos. Ja. Aber da hattest du hattest da ein Kind, ein kleines Kind. Ich hatte zwei. Große aus erster Ehe. Und euer Kind. Ja, ja, und er wusste ja, dass der Vermieter wusste, dass das zweite Kind von ihm ist. Er wollte ja ihn loswerden, nicht mich, aber hat mich dafür benutzt, weil er dachte, dass der dann auch auszieht. Aber hättest du denn nicht bei ihm einziehen können? Ja, bin ich, aber es waren 40 Quadratmeter. Ach so. Mhm. Ja, da habe ich dann 3 Jahre gebraucht, um eine neue Wohnung zu finden. Und wo, keiner wollte mich haben. Und wo hast du die 3 Jahre gelebt? Bei ihm. Bei ihm, achso. Ja, auf der Matratze zwischen Wohnzimmer, Schrankwand und Couchtisch. Mit den Kindern? Drüben im großen Bett. Mit den Kindern? Meine Große ist dann über das Jugendamt später rausgekommen. In eine Wohngemeinschaft. Mhm. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung in die Jetztzeit. Das können wir ja gleich noch vertiefen. Warum bist du jetzt so furchtbar traurig, Ramona? Ja, ich meine, wir wussten, oder ich wusste, dass wir nicht gemeinsam alt werden können. Aber halt alle in seiner Familie sind ja alt geworden. Seine Mutter ist letztes Jahr mit 94 gestorben. Und wir haben gedacht, 80, 85 schafft er bestimmt. Beziehungsweise bis die Kleine 18 wird. Die ist 4 Tage nach der Beerdigung 14 geboren. Ah, also und dann wollten wir eigentlich gemeinsam gehen. Ich höre jetzt heraus, dass er gestorben ist. Ja. Wann ist er gestorben? Am 3. April. In diesem Jahr? Ja. Jetzt verstehe ich deine Traurigkeit auch. Und gerade jetzt in dieser Zeit, Weihnachten steht vor der Tür, da ist das natürlich alles besonders schlimm. Das ist für mich ein Horror. Ich weiß nicht, wie ich am Heiligabend mit meiner Tochter alleine da und ich habe nur meine kleine Rente. Sein Geld ist ja jetzt auch weg. Mhm. Ich habe noch nicht mal Geschenke und ich kann noch nicht lachen oder mich freuen. Oder deine Tochter, eure gemeinsame Tochter, ist jetzt wie alt? 14. Genau, 2002 geboren, ist 14. Mhm. Wie hat das Kind denn diese schlimme Nachricht, dass der Papa gestorben ist, aufgefasst? Also sie war an dem Tag, sie sollten von Samstag zu Sonntag gestorben und sie war mit ihrer großen Schwester bei Schwiegereltern in Rostock und sind am Sonntagmittag gekommen. Mhm. Also sie haben ihn genau verpasst. Und sie hat wohl bei ihnen, wie sie am Frühstückstisch saßen und ich hatte um 7:30 angerufen, ist erzählt, dazu einmal geheult, aber danach nie wieder. Sie kommt auch nicht auf den Friedhof und seitdem kommt sie auch kaum noch nach Hause. Ach so. Sie kann es hier nicht aushalten, dass der Papa ihr fehlt. Sie will nicht dran erinnert werden. Also und sie spricht mit Schock. Und sie spricht mit dir auch nicht darüber. Nein, nein, nein, nein. Kann sie denn für längere Zeit dort leben, wo sie jetzt lebt? Nein, sie lebt. Sie geht nach der Schule in so eine Jugendeinrichtung mit Hausaufgaben und Erzieher sind da auch. Mhm. Und die haben bis 19 Uhr offen und dann ist ungefähr noch 1 bis 2 Stunden draußen mit Freunden und dann kommt sie halt zum Essen schlafen, ja. Achso, dann nur Essen und Schlafen. Mhm. 8:30, 9 kommt sie nach Hause und um 10 ist im Bett. Und wenn ihr dann, über was sprecht ihr dann, wenn sie nach Hause kommt? Naja, wenn sie was Gutes hat, eine gute Note oder gelobt wurde. So über Alltagsgeschichten. Ja, sie ist die Beste in der Klasse, also von in der Schule gibt es überhaupt keine Probleme. Mhm. Aber ich dachte halt, dass wir beide jetzt ja zusammenhalten müssten. Mhm. Ja, das ist ein Schock. Wir gehen völlig aneinander vorbei. Das passiert ja oft in Familien. Ich darf nicht heulen. Ich darf nicht heulen, das kann sie nicht ab. Ja, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass du dich da sehr zusammennehmen musst. Aus Rücksicht schon allein auf das Kind. Ich muss ja auch immer funktionieren. Ich bin ganz allein. Ich habe meine Eltern verloren, da war ich 15. Mit wem? Und seitdem musste ich immer alleine durchs Leben gehen. Ja. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich habe auch so viel Therapien schon gemacht, weil ich Panikattacken habe seit 19. Lebensjahr. Ich bin seit 2007 deswegen auf Rente. Ich bin austherapiert. Ich habe Rente bis 36, Altersrente. Also ich habe keine Möglichkeit, noch irgendwas zu verändern. Mit wem kannst du denn über deine Trauer reden? Mit gar niemandem. Mit gar niemandem? Niemand. Das ist die ganz... Große hat 2 kleine Kinder, die ist selber belastet, die ist noch in der Ausbildung. Mhm. Die Enkelchen ist gerade 1 geworden, das 2, die andere wird 5 im Februar. Also Ramona, die hat genug zu tun, ja. Mhm. Das ist eine bedrückende Situation, finde ich. Wenn ich mir vorstelle, dass du seelisch angeschlagen, du sitzt ganz alleine da, kannst mit niemandem reden und es ist problematisch mit dem Kind. Da muss etwas aufgebrochen werden, dass du sprechen kannst und dass du Hilfe kriegst. Wenn du keine Möglichkeit hast im Moment für einen Therapieplatz, dann rate ich ganz dringend, und da sind wir dir jetzt gleich auch behilflich bei, dass du in deiner Gegend eine Trauergruppe aufsuchst, damit du sprechen kannst, damit du rauskommst aus deinem Hamsterrad der Traurigkeit. Ja, es ist auch mein Problem mit den Angstzuständen. Ich kann ja vielleicht 2 Stationen mit dem Bus fahren, und dann geht gar nicht und alles, was weiter weg, komme ich nicht hin. Da müssen wir erstmal gucken, wohnst du in einer Stadt oder auf dem Land? In Berlin. In Berlin? Das ist schon mal gut, weil es in den großen Städten natürlich viel mehr Möglichkeiten gibt. Ramona, ich verspreche dir, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich jetzt mal an. Und dann geht die mal so alle Möglichkeiten durch, vielleicht auch in dem Radius, wo du noch hinfahren könntest, wo wir was für dich finden. Die Grundrichtung muss sein, dass du aus deinem aus deinem Gefängnis herauskommst. Ja, aber ich war doch immer schon da drin. Er hat es geschafft. Und aber der muss... Ich stehe da wie vorher. Und ja, aber das ist ja keine Begründung, dass du jetzt immer drin bleiben musst. Ich habe immer mein ganzes Leben lang Depressionen gehabt. Ich habe mit 12 Jahren schon immer die Zeitung, die Todesanzeigen am Morgenpost Sonntag ausgeschnitten und Gedichte geschrieben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich lebe gern oder so. Ich habe immer, es ist eine Belastung. Ich muss leben. Aber ich glaube, dass du auch letztendlich, wenn du ganz ehrlich bist, auch gerne leben möchtest, weil du für dein Kind da sein willst. Ja, das sagt sich so einfach, aber hat sich für mich auch keiner interessiert, ob man groß wird oder wenn die Eltern im Krieg gestorben sind, die sind auch groß geworden und alles keine Verbrecher oder. Pass mal auf. Ich habe mein ganzes Leben immer an andere gedacht. Ich habe keine, also. Pass auf. Was soll ich dir auch geben, wenn ich nichts habe? Wir rufen dich jetzt mal an. Ich glaube, da muss man mit sehr viel Ruhe und mit vielen Dingen, die man da berücksichtigen muss, an dich rangehen. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und ich verspreche dir, dass wir uns ja alle Mühe machen, dich gut zu versorgen. Du legst bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich zurück, ja? Ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Dankeschön, sehr, sehr nett von dir, Ramona. Ja. Alles Gute. Okay. Tschüss, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, zwischendurch möchte ich ganz einfach mal, weil das vielleicht am Ende auch alles immer dann so hektisch wird, das ist die letzte Sendung dieser Sendereihe Domian. Und ich möchte mich an dieser Stelle mal ganz explizit und ganz ausführlich bei meinen Technikern bedanken, die uns all die Jahre hier technisch betreut haben. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit. Es gab so viele Probleme und Dinge, die man lösen musste. Und die Jungs und die Mädels haben das mit Bravour geleistet. Und ich hatte immer ein gutes Gefühl, wenn ich hier hingekommen bin, und stimmte irgendwas nicht und dann war der da oder die da und der. Und es wurde alles immer gut gelöst. Dafür bedanke ich mich sehr und einen schönen Gruß an das gesamte 1Live Technik-Team. Vielen, vielen, vielen Dank. Hier ist Viktor. Viktor ist 53. Guten Morgen. Hallo. Ja, guten Morgen. Morgen, hier ist Viktor Alexandre. Wie geht's? Sehr gut. Dass ich die Ehre habe, mit dir mal zu sprechen, das ist ja unglaublich. Also ich rufe dich jetzt aus der anderen Seite der Welt. Ich lebe in Melbourne und ich bin wahrscheinlich einer deiner treuesten Zuhörer seit, würde ich sagen, 18 Jahren oder so. Das ist ja sensationell. Du lebst in Melbourne und verfolgst immer, hast immer unsere Sendung verfolgt. Ja. Bist du Deutscher? Bist du Deutscher? Nee, ich bin gebürtiger Portugiese. Ach. Und ich bin damals 1971 nach Deutschland gezogen mit meinen Eltern und eigentlich vor zwölf Jahren habe ich dann beschlossen, irgendwann mal hier hinzuziehen. Mhm. Ich war mal im Urlaub hier und ich hatte mich so in die Natur verliebt und dann habe ich gedacht, wage ich es einfach mal. Ja, und bist jetzt hängen. So lebe ich jetzt hier. Was machst du in Melbourne? Ich bin Modedesigner. Ah, was für ein toller Beruf. Ja. Das ist ja großartig. Ja. Wie viel Uhr ist es jetzt bei euch eigentlich? Jetzt muss ich aber mal gucken. Wo habe ich jetzt eine Uhr? Also wir haben auf jeden Fall 11 Uhr morgens. Warte mal, ja 20. Jetzt kriege ich hier überhaupt keine Uhr auf die Reihe. Naja, aber es ist Frühmorgen, es ist Mittag. Habe ich eine. Vormittag. Achso, wir haben 20 vor 12. 20 vor 12? Ja. Modedesigner, was für Mode machst du? Ich mache Mode ausschließlich mehr für Frauen und einfach, also wenn du mal Zeit hast, kannst mich mal googeln. Ja, sehr gerne. Bist du da groß im Geschäft? Hallo? Da würde ich sagen. Also kommst ganz gut über die Runde. Ich komme ganz gut über die Runde. Ich habe hier 3 Geschäfte in Melbourne. Ah ja, und dann ist natürlich alles im coolen Bereich. Das heißt, du willst auch da bleiben und da weiterleben und arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Viktor, gibt es eigentlich in Australien eine ähnliche Sendung, die mit unserer vergleichbar ist? Nein. Gibt's nicht? Es gibt sowas nicht, nein. Nein, könnte ich vielleicht jetzt auswandern und mache einfach so eine Sendung in Australien? Ich habe nämlich auch schon gedacht, du solltest eigentlich hier hinkommen und dann kannst du die Sendung ausstrahlen, wenn es hier 11 Uhr morgens ist. Das ist doch wunderbar, da kann ich Sonne genießen. Dann brauchst du nicht. Sind die Australier so in Sachen Sexualität auch so offen wie wir? Kann man da so ganz offen sprechen? Nee, ich glaube, die sind so ein bisschen mehr Englisch. Also die sind so ein bisschen, mehr verschlossen. Wäre ich dann der große Skandalmoderator da? Ja, absolut. Lieber ja, Victor. Das war auch ganz witzig. Ich habe mal so vor ein paar Jahren, nur ganz kurz, ich habe mal vor ein paar Jahren mal, hast du mal irgendwie erwähnt, das ist aus Australien und da gibt es irgendwie so einen ähnlichen Namen. Und das sind eigentlich so Real Estate Agents, also die verkaufen Häuser und die heißen Domain. Mhm. Und nur mal kurz dazu, die sitzen hier nämlich auch in Melbourne. Mhm. Ja, ja. Die heißen so ähnlich wie du. Ja, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja. Lieber Victor, das war ein schöner Gruß von der anderen Seite der Welt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Viel Erfolg. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine wunderbare Sendung, die du jahrelang gemacht hast. Und ich werde dich ganz groß vermissen. Dankeschön. Und ich würde sagen, vielleicht bis irgendwann mal hier in Melbourne. Dann werde ich mich melden. Wenn ich mal in Australien bin, melde ich mich bei dir. Auf jeden Fall. Ja, mach das mal. Alles Gute und vielen Dank. Dann wünsche ich dir erstmal alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön, Victor. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, und jetzt haben wir noch eine Lydia hier. Hallo. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, mein Name ist Lydia Wenig. Ich bin Kriminalpsychologin und beschäftige mich auch beruflich, wie du, nur aus einer anderen Perspektive, mit Abgründen des Menschen und dem Bösen. Stopp, bist du die Partnerin von Marc Benecke? Ex-Partnerin. Ah, ja, denn Biologe, ich bin Psychologin. Wir hatten einmal vor Jahren eine Beziehung, aber im Prinzip haben wir uns menschlich und beruflich vor allem sehr weit auseinanderentwickelt. Aber tatsächlich arbeite ich mit der Psyche des Menschen, also mit Straftätern, die halt Sexual- und Gewaltdelikte begehen. Und du bist Psychologin, Diplompsychologin. Ja, genau. Ja. Und in der Tat werde ich öfter mal mit einer Sendung konfrontiert auf meiner Facebook-Seite, denn ich schreibe Bücher und Artikel und habe halt so einen Facebook-Blog und manchmal machen mich Menschen auf deine Sendung aufmerksam, zum Beispiel auf deine Sendung vom 10. November, wo ein junger Mann anrief, der sexuelle Tötungsfantasien hatte. Ja, ja. Und über solche Themen wird halt auch auf meinem Facebook-Blog von mir kommentiert und die Leute stellen Fragen. Dementsprechend habe ich halt öfter schon mal Bezüge zu dir gewonnen auf meinem Blog. Und diese Art von dir damit umzugehen, finde ich recht interessant, denn es ist ganz gut, dass Menschen wissen, sexuelle ungewöhnliche Neigungen oder auch ungewöhnliche Gedanken, selbst wenn sie nicht sexuell sind, sind nicht per se gefährlich. Das fand ich eigentlich ganz schön, dass das auch vermittelt wurde in dieser Sendung. Also ich höre sie nicht immer, deine Sendung, aber bei diesen Specials, auf die ich aufmerksam gemacht werde, schon. Und so finde ich es recht gut, dass Menschen auch vielleicht erfahren haben, ich bin nicht allein mit einer ungewöhnlichen Sache mir. Ja. Und das war zum Beispiel auch immer das Argument, dass wir hier in dieser Sendung auch mit pädophil veranlagten Menschen gesprochen haben. Weil es ist ja eine große Chance, diese Menschen per Gespräch zu erreichen. Und vielleicht auch die anderen, die uns zuschauen und zuhören, durch ein Gespräch auch zu erreichen. Absolut. Also diese Differenzierung auch von Gedanken zu Taten und dass Menschen durch ein Gefühl oder einen Gedanken nicht automatisch böse sind. Da wollte ich dich nämlich fragen, ich habe den Eindruck, deine Haltung ist so ähnlich wie meine, dass nur wenn man sich entscheidet, einem anderen zu schaden willentlich, dass das etwas Böses ist, aber eben nicht eine Fantasie zu haben, wenn man sie nicht ausübt. Ja, also wir waren ja hier immer wieder in der Sendung auch konfrontiert durch die Erzählungen oder durch Menschen, die so gestrickt waren, was man so profan das Böse nennen könnte. Genau, ja. Wie beschäftigst du dich damit? Wie siehst du das? Wo? Ja, wo fängt es an und wo hört es auf? Nicht genau, wahr? Ganz genau. Für mich ist böse, wenn ein Mensch bewusst entscheidet, etwas zu tun, bei dem ihm bewusst ist, dass er einem anderen Menschen damit schadet, emotional oder körperlich oder auf irgendeine andere Art. Also die bewusste Entscheidung, ich schade einem anderen, weil ich das jetzt will, das ist für mich eine böse Entscheidung. Und das ist für mich die Grenze, also auch da, wo jemand... Könntest du vielleicht ein Beispiel nennen aus deiner Praxis? Ja, zum Beispiel, wenn ein Mensch sich steuern kann, aber sehr gekränkt ist, beispielsweise typische, ganz schlimme Taten bei Menschen, die ihre Partner töten. Mhm. Und wenn dieser Mensch nicht im Affekt so etwas tut, sondern so sehr narzisstisch gekränkt ist, dass er sagt, ich will nicht, dass meine Partnerin einem anderen gehört, klassischerweise häufig ist das ein männlicher Täter, der eine Frau dann tötet, oder sogar, ich will nicht, dass sie die Kinder bekommt und tötet dann zum Beispiel eben die Kinder, dass ein Mensch, der das aus so einem Motiv heraus tut, der nur bei sich ist und entscheidet, ich habe das Recht, einem anderen Menschen oder mehreren anderen Menschen etwas zu nehmen, nämlich ihr Leben. Ich will ja, das ist was Böses, wenn er sich entscheidet, bewusst. Okay, ich will ja ein Beispiel nennen und bitte dich um deine Beurteilung. Wir haben ja immer wieder diese schrecklichen Fälle, wo neulich hier in Köln auch am Flughafen, wo junge Frauen Kinder kriegen und ihre Babys sofort töten, wie auch immer, wo auch immer. Wie beurteilst du das? Ist das Böse? Tatsächlich würde ich das so häufig nicht sehen, denn sehr häufig sind das Menschen in einem psychischen Ausnahmezustand, während sie das tun. Mhm. Das muss natürlich im Einzelfall ein Gutachter dann entscheiden, aber wenn man sich die Untersuchungen zu diesen Deliktarten anguckt, dann sind das oft Frauen, die sehr stark zu Dissoziationen neigen, ne? Also Dinge wegblenden und dann mit der akuten Situation der Geburt überfordert sind, was eine Folge von anderen Überforderungen ist und der Unfähigkeit, ihre Probleme auf eine angemessene Art zu lösen. Und häufig ist das dann wirklich nicht geplant, sozusagen kaltblütig, sondern in diesem Augenblick ein überwältigender psychologischer Mechanismus. Und wenn dieser Mensch also, das ist zumindest meine moralische Einschätzung, keine juristische jetzt, wenn dieser Mensch in diesem Augenblick tatsächlich keine andere Wahl sieht, weil er gar nicht mehr eine andere Handlung vollführen kann, sagen wir, er ist in diesem Zustand, das scheint häufig bei solchen Taten der Fall zu sein, dann, auch wenn das Ergebnis tragisch ist und das furchtbar ist, wenn ein kleines Kind stirbt, aber wenn ein solcher Mensch in diesem Augenblick nicht anders handeln kann, dann würde ich die Handlung als etwas Böses ansehen, aber er hat ja die Entscheidung nicht bewusst getroffen. Aber da sind jetzt nach diesem freien Willen. Dann gibt es eine gewisse, ich will nicht sagen Entschuldigung, aber Einordnung ist dann deiner Auffassung nach möglich. Ja, also das Problem ist, dass es wirklich, und das ist immer sehr schwierig juristisch, aber auch natürlich philosophisch und psychologisch, psychiatrisch zu beurteilen, wo der freie Wille anfängt und wo er endet. Großes Thema, ganz großes Thema. Ja, und dafür, da gibt es leider keine einfache Antwort, aber deswegen schaue ich mir die Dinge immer sehr genau an. Ja. Und ich bin ganz froh, dass ich halt kein Jurist bin und dann keine Strafe aussprechen muss, sondern dass ich eher damit arbeite, was war sozusagen kaputt in diesem Menschen in diesem Moment, in seinen emotionalen und gedanklichen Eigenschaften und wie kann ich manchen Menschen, ich therapiere auch Straftäter, helfen, sich so weit zu verändern, dass ihre Entscheidungen in der Zukunft keine negativen mehr sind. Liebe Lydia, das war ein kurzes Statement zu einer sehr problematischen und hochinteressanten Thematik. Ich danke dir, dass du das in meiner letzten Sendung so noch gesagt hast. Ja, gerne. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich wollte noch sagen, danke, dass du so vielen Menschen da draußen gezeigt hast, dass sie nicht allein sind mit ihren besonderen Eigenschaften. Das finde ich nämlich ganz klasse an dieser Sendung. Dankeschön, Lydia. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Klaus. Der Klaus ist 54. Guten Morgen, Klaus. Moin, Domian. Klaus, deswegen rufst du an. Ja, ich habe angerufen, weil ich mich bei dir bedanken wollte, dass ich die letzten 15 Jahre durch dich nachts auf der Autobahn nicht eingeschlafen bin, weil immer wieder gute, interessante Themen bei dir drin waren. Das heißt, du bist LKW-Fahrer? Ich war LKW-Fahrer, ich bin zurzeit Rentner. Und hast du uns so... Darf ich einen Gruß rauslassen? Ja, komm raus jetzt. Jetzt ist auch egal. Alle Trucker zwischen Hamburg und München, zwischen Rotterdam und Berlin... Haltet eure Stoßstangen sauber. Dann haben wir dich so viele Jahre begleitet. Ja, habt ihr. Du vor allen Dingen. Du bist jetzt einer von den vier, fünf Leuten dieses Jahr, die mir wieder zeigen, dass ich älter werde. Bud Spencer, weg. Ja. Ich, Stefan Raab, weg. Ja. Jetzt du, weg. Schimanski, weg. Ja, aber Stefan und ich, wir leben ja Gott sei Dank noch, insofern. Ja, das ist das Schöne dabei. Ja. Ich hatte deiner Redaktion gesagt, dass ich heute Abend, wenn die Sendung vorbei ist, das erste Mal in meinem Leben eine Telefonnummer bei mir im Handy nicht gerne lösche und das ist deine. Mhm. Ich danke dir. Ich kann da wirklich, ich hatte öfter mal Sachen drauf, wo ich gerne mit dir geredet hätte. Zum Beispiel vor ein paar Wochen, da war eine ältere Frau drin, die hatte Geburtstag und wusste, dass sie nur noch 3 oder 4 Monate zu leben hatte. Ja. Da hatte ich versucht durchzukommen. Ich war auch öfter schon mal im Voraus, bin aber nie bei dir auf dem Sender gekommen. Umso schöner, dass du jetzt da bist. Und ich kann dir nur eins sagen, ich bin unheimlich stolz, dass ich heute das noch geschafft habe, mal mit dir zu reden. Weißt du, Klaus, du hast eine ganz besondere Stellung. Du bist der letzte Anrufer in meiner Sendung. Das ist schon was sehr Ausgefallenes und Besonderes. Da bin ich auch richtig stolz drauf. Ja. Was war denn in all den Jahren, was waren deine liebsten oder für dich interessantesten Themen, die wir hier besprochen haben? Also alles, was mit Sucht zu tun hat, weil ich selber damit zu tun habe. Spielsucht. Ah ja. Aber Esssucht, Drogen, Alkohol nicht. Ja. Aber ich habe auch ein paar Therapien hinter mir. Ich kenne mich auch mit Leuten aus. Also was heißt mit Leuten aus? Ich habe Leute an der Seite von der Caritas. Mhm. Wenn jemand Probleme hat und wirklich Suizidgedanken hat, die ich auch schon hatte, wählt die 110 und sagt, ihr habt das und ihr kriegt sofort Hilfe, egal wo ihr seid in Deutschland. Wie geht es dir denn? Wie geht es in der LWL, geht 8 Wochen in der LWL, ja. Dann habt ihr einen ruhigen Raum, dann seid ihr geschützt und dann könnt ihr erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Wie geht es dir denn im Moment, Klaus? Durchwachsen. Durchwachsen. Also ich habe im Moment habe ich 2 Leute, eine junge Dame habe ich an der Seite für meine Finanzen. Mhm. Eine junge Frau habe ich von Caritas an der Seite, die alle 2 Wochen bei ihr vorbeikommt. Mhm. Ich habe das übers Gericht geregelt, dass ich also dann eine Betreuung habe. Seitdem habe ich wieder sowas wie Stabilität im Leben. Das ist doch schön zu hören. Weil die Ramona, glaube ich, die gerade auch am Sender war, die in Berlin ist, die soll einfach zu Caritas gehen oder zu irgendeiner anderen Organisation, da wird dir geholfen. Da kümmern wir uns jetzt drum. Klaus, ich freue mich, dass du noch angerufen hast und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören, Klaus. Tschüss. Jo. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.53 Uhr und 48 Sekunden. Jetzt ist die Zeit des Abschiednehmens gekommen. Nach fast 22 Jahren endet die Sendung Domian in wenigen Minuten für immer. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei meinem Team, bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Danke für euer Engagement, danke für eure Zuverlässigkeit und danke für eure Menschlichkeit. Und ich möchte mich natürlich sehr bei euch bedanken, meinem Publikum, den Zuschauern, den Zuhörern und den Anrufern. Vielen Dank für euer Vertrauen und vielen Dank für eure Treue. Die Zeit mit euch war groß. Ich wünsche euch für euer Leben Glück und Gutes. Und ich kann sagen, was ich hier in dieser Sendung gelernt habe, in all diesen vielen Jahren, das ist Demut und dafür danke ich sehr. Wie sagte die wunderbare Trude Herre es so schön, niemals geht man so ganz. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Euer Jürgen Domian. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do ya? And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken heart.